1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich hoffe, dass ihr schöne Wochen hattet, einen schönen Sommer hattet und hoffe auch sehr darauf, dass wir nun die nächsten Wochen und Monate wieder jede Nacht miteinander verbringen. Schön, dass ihr da seid. Wir fangen heute mit einer freien Themennacht an und die ganze Woche werden freie Themennächte sein und ab nächste Woche geht es dann wieder so weiter, wie ihr das kennt, nämlich einmal in der Woche ein Thema, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und ansonsten freie Themennächte. Also heute freie Themennacht. 0800 220 5050, so erreicht ihr uns kostenlos oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht ist die Anita und Anita ist 36. Guten Morgen, Anita. Hallo, Domian. Anita, schön, dass du da bist. Jo, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich freue mich wirklich sehr. Um was geht's bei dir, Anita? Ich weiß nicht, ich glaube, jetzt vor fast 2 Jahren schon mal bei dir angerufen. Da bin ich ja schwanger geworden durch eine Vergewaltigung und wusste ja nicht, ob ich mich jetzt für das Kind entscheide oder nicht und wie es halt weitergeht. Ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnern dran kannst, aber habe ich auch bei euch angerufen. Das war natürlich ein sehr, sehr heftiger Fall, schwanger nach einer Vergewaltigung zu werden. Vor 2 Jahren war das, sagst du? Ja. Was ist jetzt passiert seitdem? Ja, also ich habe mich ich habe mich halt trotz alledem fürs Kind entschieden, weil ich gesagt habe, okay, das Kind kann nichts dafür, auch wenn die Umstände echt blöd waren, doof waren, keine Ahnung. Aber ich habe mich halt dann fürs Kind entschieden, bin dann erstmal in eine Mutter-Kind-Einrichtung gezogen. Ja. Also auch hier weg von meinen Freunden, weg von meiner Familie und ja, weg von allem hier. Ja, vielleicht nochmal kurz, wenn du magst, ein paar Sätze zu dem Verbrechen. Was ist passiert damals? Ja, es ist, mein Bruder hat einen Bekannten damals hier hingeschickt zu mir, weil es mir, also ich habe meinen Bruder angerufen, was mir nicht gut ging und habe eigentlich gedacht, okay, mein Bruder kommt halt selber, weil meistens ist es auch so, dass mein Bruder dann selber hier hinkommt, also zu mir kommt, aber das war dann nicht so. Er hat dann halt einen guten Bekannten, einen guten Freund von ihm halt hier hingeschickt. Hatte mir das auch gesagt, okay, ich habe mir da auch nichts bei gedacht, weil ich gedacht habe, okay, wenn es mein Bruder das macht, dann ist das schon okay. Ja, aber im Nachhinein wurde er dann sehr aggressiv mir gegenüber, hat dann ein Messer gezogen mir gegenüber und ja, und da war bei mir, war ich so unter Schock, dass ich gar nichts irgendwie machen konnte halt und ja. Und dann ist es zu dieser Vergewaltigung gekommen. Genau. Ja. Ist der Täter verurteilt worden? Ja, also ich habe dann halt Anzeige gemacht, habe dann auch Gerichtsverhandlungen gegeben. Mir wurde dann von seinem Gericht und Polizei erzählt, dass er halt irgendwo in den Hochsicherheitstrakt mit psychiatrischer Behandlung gekommen ist, weil er wohl psychisch auch nicht ganz gesund war, sag ich mal. Ist auf jeden Fall dann weggesperrt worden. Und der Mann sitzt heute noch hinter Gitter. Ja. Gab es damals Zeiten oder Momente, wo du schon an eine Abtreibung ernsthaft gedacht hast? Ja, das habe ich in der ersten Zeit ganz oft dran gedacht. Und weil, wo mir dann gesagt wurde, ich hätte auch zu dem Zeitpunkt halt dann auch nicht mehr hier in dem Betreuten wohnen können, weil die hätten mich dann halt auch nicht mehr von dem Zeit her betreuen können halt. Und wo es dann hieß, ich müsste halt dann weg, da war erster Gedanke ganz lange daran, zu sagen, okay, ich entscheide mich gegen das Kind, bleib aber dafür halt hier. in meiner gewohnten Umgebung. Aber die Entscheidung ist dann für das Kind gefallen. Ja. Gibt es da einen besonderen, vielleicht einen besonderen Gedankengang oder ein besonderes Gefühl, das dich dazu getrieben hat, zu sagen, ich will dieses Kind haben, wenn es auch unter solch schrecklichen Umständen entstanden ja, ist? Ja, zum einen muss ich sagen, bin ich halt ziemlich christlich eingestellt. Ja. Und das war halt mit einer der Gedanken, aber auf der anderen Seite, der erste Gedanke war eigentlich, okay, Kinder können am allerwenigsten dafür, für solche Umstände und dass sie dann dadurch entstehen. Und das ist natürlich richtig gesagt. Somit hat ein Kind, also ich habe es dann gesagt, okay, mein Kind hat ein Recht auf Leben. Ja. Ist das Kind ein Junge oder ein Mädchen? Ein Mädchen. Ja. Ist es für dich einfacher, dass es ein Mädchen ist, als wenn es ein Junge geworden wäre? Ja, also schon, auf einer gewissen Art schon einfacher, klar. Es war immer auch mit der Angst, dass dem das dann halt vielleicht genauso später passieren kann, wie es mir halt passiert ist. Hast aber es hat schon irgendwo schon was anderes. Ich meinte es insofern, dass man vielleicht die Sorge hat, in dem kleinen Jungen irgendwie den Täter eher zu sehen als in dem kleinen Mädchen. So meinte ich es. Also ich muss sagen, ich denke schon, dass wenn es ein Junge gewesen wäre, dass ich das dann schon eher auch gesehen hätte oder so. Gab es während der Schwangerschaft Zeiten, auch als du dich schon für das Kind entschieden hattest, wo du dich dabei ertappt hast, mir ist das eigentlich zuwider, was da in mir wächst? Ja, sicher gab es Zeiten, wo ich gedacht habe, warum muss das gerade ja in mir wachsen oder so? Klar, ich meine, welcher Frau kommt das halt nicht, ja. Als das Kind dann geboren wurde und du das Kind zum ersten Mal in der Hand hattest, hast du es sofort annehmen und lieben können? Nee. Nee? Mm-mm. Wie lange hat es gedauert, bis du das Kind hast annehmen können? Also es hat nach der Entbindung schon mal mindestens, glaube ich, 2 Monate gedauert, wo ich dann so halbwegs annehmen konnte zumindest, wo ich sagen kann, okay, das ist halt trotzdem auch ein Teil von mir. Aber das Problem war, dass ich das ja damals nie ganz wirklich so wirklich annehmen konnte halt. Ich habe zwar dann versucht, ich habe halt dann 1,5 Jahre auch mit diesen Kindern zusammengelebt in dieser Mutter-Kind-Einrichtung, wo ich halt dann gewesen bin. Ich wollte sagen, jetzt sind 2 Jahre vergangen. Wie ist das Verhältnis oder denn deine Verbindung zu dem Kind heute? Ich muss sagen, ich sehe das morgen zum ersten Mal nach der langen Zeit ein Jahr. Sie ist seit März, ist sie halt in der Pflegefamilie. Ach so, das Kind ist 1 Jahr von dir weg schon. Ja, also dieses Jahr im März ist es halt in die Pflegefamilie gekommen, hat ein 1/2 Jahr unten auf der Kinderwohngruppe in der Mutter-Kind-Einrichtung gewohnt, in der ich auch gewohnt habe, hatte dann aber auch schon keinen Kontakt zu ihr. Warum ist das Kind in die Pflegefamilie gekommen? Weil das mit dem Kontakt zu dir nicht so gut klappt? Ja, ich habe es eigentlich im Endeffekt, habe ich mich dann dafür entschieden und habe gesagt, ich gebe es ab. Aber jetzt soll es wieder zu dir kommen, das Kind, die Kleine. Nicht? Nein, ich sagte eben auch schon zum Kollegen von dir, das ist schon irgendwie so ein Kampf innerlich halt, weil zum einen, klar, sag ich mal, es ist mein Kind auf der einen Seite und klar, man sicher kommen dann als Mutter schon irgendwie Gefühle des Versagens zu haben halt hoch und also ich mag, es gibt auch Phasen, wo ich echt schlechtes Gewissen meiner Tochter gegenüber habe halt. Und ich merke, du bist nach wie vor in einem Prozess des Mit-dir-Ringens. Jetzt wirst du das Kind sehen. Wie sind denn die Pläne für die nächsten Jahre? Ja, wie gesagt, ich werde halt jetzt heute, ja genau heute, den ersten Besuchskontakt haben zu ihr. Wie aufregend. Ja, allerdings. Wäre ich sehr gespannt und aufgeregt. Ja, das bin ich auch. Und ich gehe da auch wirklich irgendwo mit gemischten Gefühlen hin. Ich weiß zwar, dass es ihr gut geht, da wo sie ist, dass die Pflegeeltern wirklich alles tun und ihr das geben, was sie halt braucht, was sie halt nicht geben konnte oder auch geben kann. Und ich meine, für mich ist es halt in dem Fall noch viel schwieriger, weil es halt so gesehen jetzt auch mein zweites Kind, was halt in der Pflegefamilie ist. Ne? Also ich habe den Prozess schon mal durch, ein Kind in die Pflegefamilie zu geben. Ist denn so eine Sehnsucht oder ein Wunsch deinerseits da, dass das Kind dann vielleicht doch in absehbarer Zeit ganz zu dir kommt? Oder weißt du es schlichtweg noch nicht? Kannst du es noch nicht sagen? Aus dem Augenblick weiß ich es selber noch nicht. Ich werde jetzt halt erstmal halt auch gucken, dann, wie die Besuchskontakte sind. Es ist wahrscheinlich auch so ein neuer Versuch der Annäherung, der morgen beginnt oder heute beginnt. Ja. Ja. Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht, Anita, wie auch immer der Kontakt jetzt weitergeht? Wirst du dem Kind irgendwann sagen, wie es entstanden ist? Ja, Gedanken mache ich mir da schon halt drum, weil ich auf der einen Seite denke ich halt schon, dass es halt irgendwann dann schon wissen sollte, wie es entstanden ist. Und auf der anderen Seite frage ich mich eigentlich aber auch, ob das so gut für das Kind ist. Es hat auch so eine große Spalt irgendwo. Ja, natürlich ist das eine große, große Frage und eine große Problematik. Andererseits sollte man natürlich vielleicht irgendwann das vielleicht doch in sehr vorsichtiger Weise dem Kind sagen, weil vielleicht die Gefahr besteht, dass das Kind das von anderer Seite erfährt. Und das ist ja eine Katastrophe, wenn es über jemanden Fremden das erfahren würde. Aber soweit sind wir ja noch nicht. Die Kleine ist ja noch sehr klein. Und jetzt geht es ja erstmal darum, dass ihr euch morgen wieder ein bisschen mal beschnuppert und euch mal wieder ein bisschen kennenlernt. Und dann wird sich während der Zeit dann schon zeigen, wie sich alles weiterentwickelt zwischen dir und deiner Tochter. Oh, das hoffe ich mal. Dann drücke ich mal für morgen richtig feste die Daumen, Anita. Dankeschön. Dass das eine gute Begegnung wird und dass du irgendwann deinen Frieden finden wirst und dass ihr vielleicht auch wirklich zusammenkommt. Das wäre ja doch sehr schön. Ja, wir sehen. Ja. Alles Gute. Und Dankeschön. Schön, dass du nochmal angerufen hast. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Anita. Jo, danke. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, solltet ihr zufällig gerade mal rumgeschaltet haben, rumgezappt haben, wir sind wieder da. Die Sommerpause ist vorbei. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und wir sind hochmotiviert, jetzt in die neue Saison zu starten. Heute am Montag, wie immer, mit einer freien Themennacht. Ihr könnt also anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und das ihr gerne und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 5050, E-Mail-Adresse domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, mein nächster Anrufer ist Miriam. Miriam ist 20. Guten Morgen, Miriam. Hallo, Domian. Hallo, Miriam. Ja. Um was geht's denn bei dir? Und zwar, ich wollte über meinen Freund sprechen und über unsere bzw. meine Vorlieben. Gerne, leg los. Und zwar, ich weiß es nicht, wie ich das sagen soll. Also mein Freund ist jetzt nicht so gepflegt wie andere vielleicht. Stinkt er? Ja. Aber wie, er stinkt? Wo stinkt er? An Füßen? Überall. Überall? Genau, also ja. Also er wäscht sich weder die Füße noch den Po noch unter den Arm. Also er wäscht sich schon, aber halt nicht so oft wie andere. Ich sag mal so alle 2 Wochen. Alle 2 Wochen? Genau, ja. Boah, was ist das denn für ein Schwein? Wie lange bist du mit dem schon zusammen? Also jetzt ungefähr 1 Jahr. Und das stört dich nicht? Nee, ganz im Gegenteil. Also vorher hat er sich ein bisschen mehr gepflegt, aber ich bin halt so, mir gefällt es halt einfach, wenn er sich nicht so oft wäscht. Ach, und so. Wenn er halt auch fettige Haare hat zum Beispiel und seitdem geht er dann halt nur noch alle 2 Wochen duschen. Also hat sich das so als Fetisch entwickelt? Du stehst auf starke Geruchsbildung. Genau, ja. Bei Männern. Wie alt ist er? Er ist 28. Ja. Du sagst fettige Haare, das heißt, er trägt die Haare lang. Genau, also er hat ungefähr schulterlange Haare und hat die auch immer offen und ja. Und die wäscht er sich dann auch höchstens alle 3 Wochen mal, wenn überhaupt? Ja, genau. Also wenn er duschen geht, dann wäscht er sich halt komplett und dann halt wieder gar nicht. Was macht denn dein Freund vom Beruf? Also zurzeit ist er arbeitssuchend, macht aber jetzt halt ein Praktikum seit einer Woche. Und ja, das muss wo? Ich natürlich. Ich hoffe nicht als Koch oder als Nee. Nee. Wo macht er ein Praktikum? Im Kindergarten. Ja, das war auch nur kein schönes Vorbild für die Kinder, wenn der Onkel stinkt und die Kinder immer mit dem zu tun haben. Ja, also da muss er sich leider halt auch etwas mehr duschen. Ja, in der Tat. Hat er da nicht schon Anpfiff bekommen von der Kindergartenleitung? Doch, also er wurde, ich glaube, das war vorgestern, da wurde er darauf angesprochen. Ja. Hm. Also er wäscht sich nicht, wäscht er auch seine Wäsche nicht und wechselt die Wäsche auch nicht? Also das macht er schon, aber halt auch so, ich sag mal, jede Woche vielleicht ungefähr. Achso, jede Woche mal eine neue Unterhose. Ja, so kann man sagen. Jetzt, ungefähr, ja. Liebe Miriam, jetzt erklär uns doch mal bitte, was dich daran anmacht. Ich kann es nicht so genau erklären. Also das ganze Erscheinungsbild finde ich einfach total toll. Also er hat fettige Haare, wie gesagt. Mhm. Hat halt auch sehr unreine Haut. Ich denke mal, durch das, dass er sich nicht so pflegt. Mhm. Hat halt auch sehr viele Pickel und ein bisschen Akne und. Ah, also macht ja auch nichts aus. Nee, das finde ich auch total gut. Und einfach dieser starke Körpergeruch. Also, dieser starke Körpergeruch empfindest du auch als Gestank, aber als ein Gestank, der dir gut gefällt. Genau, ja, genau. So gut gefällt, dass dich das erotisch anmacht, sexuell, anturnt. Ja, also auf jeden Fall, ja. Wir waren gerade bei dem Gesicht. Wie ist es denn mit der Zahnpflege? Mein Lieblingsthema. Wie ist es denn mit der Zahnpflege? also, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Zähneputzen tut er, glaube ich, so alle 4 Tage ungefähr. Ach, ist auch schrecklich. Da muss der doch aus dem Mund stinken, wie ein alter Ochse. Also, die letzte Zeit koche ich auch immer für ihn und auch meistens irgendwas mit Knoblauch. Dann überdeckt das den Geruch. Nee, also das riecht dann noch mehr, ganz im Gegenteil. Ach so, ja, stimmt. Ja. So, jetzt gehen wir noch weiter mal durch die Körperregionen. Das heißt, wenn der sich im Intimbereich auch nie wäscht, ist das ja wirklich ein extrem starker Geruch. Auch dieser ganz starke Geruch turnt dich nicht ab, sondern an. Genau, also erst recht, ja. Und du kannst es nicht erklären, warum das so ist? Oh Gott, also ich kann es nicht erklären, aber es war eigentlich schon immer so. Auch bei meinen vorherigen Freunden, die waren zwar etwas gepflegter, aber ich fand es einfach schon immer total anziehend. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter runter, Stichwort Füße. Ja. Was nimmst du da bei deinem Freund wahr? Ja, die Füße wäscht er sich eigentlich auch nicht so oft. Halt, ja, nur wenn er duschen geht und... Da achte ich jetzt nicht so sehr drauf, aber im Sommer zum Beispiel, wenn es jetzt warm ist und man halt auch da sehr stark schwitzt, dann finde ich das halt auch schon total, dass es gut riecht. Das heißt, wenn ein Mann sich so richtig gut pflegt, wie man das so eigentlich macht, der hätte bei dir gar keine Schnitte. Nee. Ich vermute mal auch, dass dein Freund nicht, so wie das ja so modemäßig üblich ist, im Intimbereich rasiert ist. Der hat Haare dort unten. Ja, der ist überall sehr stark behaart. Jetzt möchte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, naja, ich frage dich trotzdem, wie ist denn das, wenn du mit deinem Freund Oralsex hast? Also ganz normal, wie bei anderen Pärchen auch. Ja. Also das stört mich ja nicht, ich finde es ja dann nur noch toller. Ja, ist dein Freund beschnitten? Nee. Nee, nicht mal das. Also das heißt, ach, wir wollen es uns gar nicht vorstellen. Miriam, du bist aber drauf. Nur hat natürlich dein Freund, hat er sich jetzt dir angepasst oder ist er generell schon so gepolt? Also, als ich ihn kennengelernt habe, da war er auch schon so. Aber ich denke mal, seit er mich halt kennt, hat er es natürlich noch ja, verschlimmert, würde ich jetzt sagen. Gibt es denn so eine Grenze, wo du sagst, naja, jetzt langt's mir auch, jetzt muss etwas geschehen? Also ich, eine Grenze wird es da vielleicht irgendwie schon geben, aber ich habe jetzt noch keine bei ihm erlebt oder so. Mhm. Also wenn ihr beiden jetzt alleine irgendwo, ganz alleine auf einer einsamen Insel leben würdet, könnte das vielleicht sogar wochenlang so gehen, dass er sich nicht wäscht und das würde dir gefallen, das könnte sein. Ja, genau. Ja. Habt ihr denn ganz normalen Sex miteinander? Ja. Das geht ja nicht weiter in so einen SM-Bereich oder irgendwelche anderen Fetische, das nicht. Wem erzählst du davon? Ja, meine beste Freundin weiß davon. Ja. Dann vielleicht Freunde von ihm, glaube ich, aber sonst habe ich jetzt niemandem so großartig davon erzählt. Aber ich denke, das sieht man ja auch, wenn man ihn sieht. Und dann sieht man auch, dass er sich halt nicht so oft duscht. Und was sagt die beste Freundin dazu? Also, die kann es gar nicht verstehen. ich kann es ja auch nicht verstehen, aber so ist es manchmal, dass man so Sachen nicht verstehen kann. Ich bin jetzt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du dich aber schon normal pflegst. Oder wie ist das? Genau, also das mache ich. Ich arbeite ja auch und da muss ich mich halt auch einfach dementsprechend pflegen. Ja, das heißt im Klartext, wie pflegst du dich? Ja, duschen zum Beispiel jeden Tag oder alle Tage und ja. Würde dein Freund das denn auch gerne sehen, wenn du auch ein bisschen schmuddeliger wärst? Ich denke schon, ja. Ah ja. Wurde der Wunsch denn schon geäußert, hier, lass doch mal die Dusche sein oder im Urlaub vielleicht mal, wir duschen gar nicht mehr? Also so ganz direkt jetzt nicht, aber ich gehe halt mal davon aus, dass es ihm halt auch gefallen würde. Ja. Weißt du denn, ob das ihm bei sich selbst auch gefällt? Ich meine, er riecht sich ja selbst auch dann, den starken Geruch. Also das habe ich ihn noch nicht gefragt, aber er war ja vorher auch schon so. Ich gehe mal davon aus, dass ihn das zumindest nicht stört. Genau. Ja. Ja, Miriam, hier in Köln sagen wir, jeder Jeck ist anders. Und so bist, bist du auch ein Jeck, der ganz anders ist. Ja. Das ist ein ungewöhnlicher Fetisch. Gibt es, glaube ich, nicht so oft. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch oft, die Leute reden nur nicht darüber. Ist natürlich, wie gesagt, wie ich es gerade schon sagte, ein Glücksfall, dass ihr beide euch auch gerade so zusammen gefunden habt. Sonst wäre das ja ein Drama. Wenn du jetzt darauf stehen würdest, dass er mal reinig wäre und er will das nicht, dann wäre die Beziehung, glaube ich, schon schnell zu Ende. Ja, das stimmt. Also das war schon ein Problem. Und er muss sich natürlich dann auch anpassen, wenn er in diesem, vielleicht in dem Job dann später arbeiten will, wo er jetzt das Praktikum macht. Dann muss man sich ja ein bisschen pflegen. Ja, Miriam, dann viel Spaß mit deinem Stinker. Ja. Weiterhin. Und danke für deinen Anruf und alles Gute. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50. Das war Miriam. Und jetzt geht's weiter mit Anna. Anna ist 48. Guten Morgen, Anna. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Anna. Ich will auch mal anrufen. Ja, um was geht's denn bei dir, Anna? Ja, seit der Trennung von dem Vater meines Kindes, ist 14 Jahre her, wollte ich mich eigentlich gar nicht mehr verlieben. Hab versucht, meine Gefühle zu kontrollieren und irgendwie gar nichts mehr zugelassen. Und vor 6 Wochen ungefähr ist es jetzt passiert. Nach 14 Jahren? Ja. Das ist ja eine Sensation. Ja, da ich mich so richtig nochmal verliebt habe. So richtig? Ja, so. Kribbeln im Bauch. Ich denke von morgens bis abends an den. Vor 6 Wochen? Ja. Ein Mann? Ja. Und wie hast du ihn kennengelernt? Ja, das Schwierige ist, der ist viel jünger als ich. Der ist noch 9 Monate jünger als mein ältester Sohn. Oh, sag uns, wie alt er ist. 26. Ja, ist schon ein Altersunterschied. Ja. Ist das ein Freund von deinem Sohn? Ja, beide Söhne. Ich habe noch einen 17-jährigen Sohn und die kennen den beide. Und ja, wir wollten auch zuerst, dass das total geheim ist, in der Öffentlichkeit sowieso. Ja. Zuerst auch vor meinen Kindern, aber mein jüngster Sohn hat dann ein Foto von dem in meinem Portemonnaie gefunden. Ja, und dann wusste der direkt Bescheid. Aber wie hat das denn angefangen zwischen euch beiden? Ich habe meinen Sohn den ältesten Sohn nachts holen sollen aus einer Kneipe und der kam und kam nicht. Mhm. Dann habe ich den ein paar Mal auf Handy angerufen, da war ich schon richtig sauer. Mhm. Und Ja, auf einmal stand er vor meinem Auto. Ich sollte mein Auto dann noch parken und auch noch auf ein Bier mit reinkommen. Ja, und dann hat er mich so nett angelacht, dann habe ich das gemacht. Aber da kanntest du ihn ja vom Sehen, kanntest du ihn ja schon. Ja, und ich hatte mich 3 Monate vorher schon mal mit dem unterhalten, aber irgendwie wusste ich das gar nicht mehr, ne? Ja. Weil der so jung war und ich habe das gar nicht so irgendwie in Erinnerung behalten. Ja, so, und dann habt ihr Bier getrunken? Ja, mäßig aber, ne? Ja. Und dann war eben halt so ein älterer Besoffener, den hatte ich ständig so an der Backe hängen. Mhm. Und er hat mich dann mehr oder weniger gerettet und hat mich so in den Arm genommen und hat gesagt, das ist meine Freundin. Ach, und so hat das angefangen. Quasi durch so ein Spiel hat das angefangen? Bitte? Quasi durch so ein Spiel hat das angefangen, da. Ja, ja. Und dann haben wir Handynummern ausgetauscht und dann hat er gesagt, ich soll ihn samstags anrufen um 14 Uhr. Mhm. Und ja, habe ich gesagt, mach ich. Aber als dann Samstag war, nee, habe ich gedacht, machst du nicht. Dann denkt er bestimmt noch, dann ruft die Alte tatsächlich an. Und dann hat er die Alte an der Backe. Ja, ja. Ja. Aber 2:30 rief er dann an und wollte mich auf jeden Fall treffen. Ja. Und dann wollte ich das noch immer nicht. Und aber dann hat er nicht locker gelassen, ja, und dann habe ich gedacht, ja komm, fährst mal hin, guckst mal, was passiert. Und was ist passiert? Ja, noch keine 10 Minuten später waren wir dann schon im Bett zusammen. Nein. So schnell? Ja, ich weiß nicht, das hat an dem Abend schon so richtig. Hat er ja radar doll aufeinander. Ja. Wohnt er denn wenigstens alleine oder noch bei den Eltern? Nee, nee, er wohnt alleine. Ja. Wohnst du oder wohnt ihr in einer großen Stadt oder in einer eher kleineren Stadt? Nee, mehr ländlich. Mehr ländlich? Ja. Aber dann ist das doch wahrscheinlich jetzt schon ein Stadtgespräch bei euch, oder? Nee, wir wollen ja auch nicht, dass das rauskommt. Und mittlerweile fahre ich da auch gar nicht mehr hin, wenn ich weiß, dass er da ist, weil ich das auch gar nicht ertragen kann, wenn die jungen Küken dem um den Hals fallen und ihn begrüßen mit Küsschen und so. Ich denke, das muss ich mir nicht geben. Also, Tatsache ist, das Ganze läuft jetzt seit 6 Wochen. Ja. Und ihr beide seid richtig ineinander verliebt. Er in dich, du in ihn. Ja, ich auf jeden Fall. Ich meine, er sagt mir auch, er hätte mich lieb und wird mich vermissen und so. Und er ruft auch mindestens 3-mal am Tag an. Aber und du bist wir treffen uns auch 3-4 Mal so in der Woche. Aber du bist ja dennoch nicht so ganz sicher, ob es bei ihm so brennt wie bei dir. Eigentlich schon, aber andersrum, er will ja auch rausgehen und alles, ne? Und ich kann ihn ja nicht festhalten. Und das würde ich auch nicht wollen. Und irgendwie, ich denke jetzt für mich ist eine Affäre, Liebe auf Zeit. Und also, würdest du dich denn trauen, mit ihm Hand in Hand durch euren Ort zu gehen? Ich würde mich das trauen, ja. Ja, er auch? Weiß ich nicht, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ist die Frage, ne? Nee, glaube ich nicht, weil wie gesagt, wir wollen das ja eigentlich schon geheim halten. Ich möchte das auch wegen meinen Kindern geheim halten. Ja gut, aber die wissen ja schon mal Bescheid jetzt, ne? Ja, ja, aber trotzdem, wenn andere das wissen würden, also, dann würden die von ihren Freunden ganz, ganz blöde angemacht. Wollen wir mal hoffen, dass die Freunde von deinen Kindern heute Nacht nicht zuhören? Also, ist das für dich jetzt eher so eine, wie du gerade auch selbst sagtest, so eine Affäre? Ja, weil ich denke, vom Alter her hat ja sowieso keine Zukunft. Ich genieße jetzt irgendwie die Augenblicke. Ja, ja, ja. Aber da nichts Festes sein kann, da bin ich mir schon drüber bewusst. Also, es ist in der Tat schwierig. Es ist ein großer Altersunterschied. Dennoch gibt es natürlich auch bei diesen großen Altersunterschieden manchmal Konstellationen, die funktionieren. Hm. Es ist ja nur ein Altersunterschied, der so eben geht, finde ich. Es gibt 22 Jahre, ja, ne? Ja, klar. Es gibt aber noch krassere Sachen, wo ich dann auch sage, nee, komm, hör auf. Das ist mir dann auch zu heftig. Dieses hier, es gibt ja genügend Beispiele, wo das schon funktioniert. Aber ihr müsst ja jetzt nicht über eure Rente und euer Alter nachdenken. Ich finde das eine gute Einstellung von dir, dass du sagst, ich nehme das mal jetzt so mit und genieße das. Mhm. Nach 14 Jahren hat man ja auch Sehnsüchte. Hast du auch 14 Jahre mit niemandem geschlafen? Doch, das schon. Meistens mit Ex-Freunden. Ist das denn mit dem Sex mit dem jungen Mann? Super. Super. Ja. Besser als mit einem erfahreneren Mann? Ja, ich finde das total super mit dem. Also du blühst so richtig auf. Ja, ich sag irgendwie, ich bin so glücklich wie schon lange nicht mehr. Aber Es ist natürlich traurig, wenn das dann nur eine Affäre ist und nach 2-3 Monaten hat der junge Mann irgendeine junge Nicole und ist weg. Ja, so weit möchte ich gar nicht denken, ne? Nee. Er sagt allerdings, von seiner Seite aus wird das noch lange gehen. Ja. Ja, also ich würde an deiner Stelle das dann jetzt auch mal noch genießen. Ja. Wobei die Frage natürlich immer ist, wie weit man sich in sowas hineinbegeben soll, wenn man eigentlich denkt, das hat sowieso keine Zukunft. Ich merke ja jetzt schon am Wochenende, dass ich leide, dass es mir schlecht geht. Siehst du? Ne? Genau, ja. Wo ist der Punkt, wo man aus Eigeninteressen und aus Eigenschutz heraus schon eigentlich sich bremsen müsste? Das ist eine schwierige Frage. Ja, kann ich gar nicht. Nee. Ich hatte das schon mal per SMS beendet, ne? Aber es ist auch sehr schwierig, wenn man so verliebt ist und so angetan von jemandem und dann aus Vernunftgründen zu sagen, nee, ich lasse es jetzt mal sein. Nee, kann ich gar nicht. Das ist wirklich schwer. Ich sag ja, wenn ich es beendet habe, da ging es mir noch schlechter, ne? Also muss das Schicksal das jetzt entscheiden? Du lebst es jetzt? Und je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln, ist es vielleicht dann in einem halben Jahr vorbei, aber dann war es ein tolles halbes Jahr. Ja. So muss man es sehen. Was sagen denn deine Kinder? Für den Jüngsten ist das okay. Der Älteste, der hat da total Probleme mit, ne? Wird ihm am liebsten, ja, mit Scheiß auf die Schnauze schlagen. Dein Älteste würde dem gerne einen reinhauen? Ja, ja. Ach, was ist denn da für ein Macho? Ja, wahrscheinlich, weil vorletztes Wochenende, da hatte ich schon mal einen Depri wegen dem, dann hat er mich weinen gesehen. Ja, und ich denke deswegen, ach so, ne, dass ach so. Er das nicht ertragen kann und deswegen so eine Wut auf den hat. Hätte er denn auch so eine Wut auf den, wenn das jetzt ein Typ wäre, der 40 ist? Nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich nämlich auch nicht. Dann wäre das für den okay. Ja. Anna. Ja, schwierig. Was soll ich dir sagen? Ja. Was soll ich dir sagen? Ich kann dir auch nicht sagen, komm, brich alles ab. Das kann ich nicht sagen. Nee, das könnte ich auch nicht. Es kann wirklich sein, dass jetzt die nächsten Wochen oder Monate dir so eine Einsicht bringen, dass es eigentlich nicht so weitergeht und dass diese Einsicht dir hilft, auf Distanz zu gehen. Das würde ich dir fast wünschen. Ja, ich mir selber auch. Andernfalls, vielleicht wird es auch eine tolle, tolle Sache für 2 Jahre. Und dann ist es eine Traumzeit und du kannst glücklich sein, dass du sie gehabt hast. Ach, genieße das, was das Leben dir da vor die Nase gezaubert hat. Ich dachte, das hätte ich ja niemals für möglich. Ja, genau, ja klar, ja. Anna, also, ich würde sagen, genieße es. Und kannst dich ja gerne nochmal melden, wie die Dinge sich so in 2 Monaten gestalten. Ja. Sagen wir mal so, dass wir vor Weihnachten nochmal telefonieren, wir beiden. Ja, okay. Ja? Gut, bis dann. Alles Gute, viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Ja. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.33 Uhr. Das nun mal als Hinweis für die Frage, ist das denn auch live? Natürlich ist das hier immer live. Das geht ja gar nicht anders. Oder fast immer, wenn... Es gibt ja ganz wenige Ausnahmen, wenn ich mal krank bin oder so, dass wir hier eine Konserve senden. Aber das ist ja in der Regel immer live hier. Uwe, 47, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Uwe. So, jetzt sind wir weiter dran. Um was geht's? Um ein schwieriges Thema, wo ich zu kämpfen habe. Es geht um, wie soll ich das sagen? Ich habe am 1.6. diesen Jahres meinen Bruder in den Knast gefahren. In den Knast gefahren? Ja, er ist verurteilt worden rechtskräftig. Zu was? Und hat so zu 6 Jahren Haft. Warum? Ja, er soll sich an Kindern vergangen haben. Glaubst du's? Das ist ja da, wo ich hartere mit. Was sagt er denn? Er sagt, er ist unschuldig. Er hat aber zum Beispiel, was ich erfahren habe, eigentlich alles, was man machen kann, abgelehnt vom Anwalt her. Da wollte so ein Gutachten machen lassen, ob die ihn da beschuldigt haben, die Wahrheit sagen. Und das hat er auch abgelehnt. Und wenn ich unschuldig bin, bin ich der Meinung, dann kämpfe ich doch mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Was konkret wirft man ihm denn vor? Sexuell Missbrauch von Kindern. Ich glaube, 2 Kinder waren es wohl, was ich so gehört habe. 2. Wie alt waren die Kinder? Sie sollen 7 Jahre alt gewesen sein, weiß ich von dem einen. Also ich habe ja letztlich alles erfahren. Und wie ist das rausgekommen? Na, irgendeine Person hat Anzeige gemacht und das ist das Ganze ins Rollen gekommen. Kannte er die Kinder? Stammen die aus dem Bekannten- oder Freundeskreis? Das sollen wohl Kinder sein, die damals bei ihm im Haus mitgewohnt haben. Mhm. Und man wirft ihm... Ich weiß nicht, ob ich ihm da glauben soll. Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ihm wegen Schreiben, weil seine Lebensgefährtin sagt immer, dann schreib ihn doch mal, da freut er sich. Oder er hat mir jetzt einen Brief geschrieben, ob ich ihn besuchen soll, komme. Mhm. Ich weiß es nicht. Also, wie war denn die Stimmung, als du ihn in den Knast gefahren hast am 8.6.? Sehr bedrückend für mich. Also... Weil da für mich auch wieder, wie soll ich sagen, so alte Bilder aufgekommen sind, die ich als Kind erlebt habe. Welche? Weil, ja, ich als Kind habe ich das auch schon erlebt. Da bin ich mit meiner Mutter in den Knast gegangen und habe da Sachen hingebracht. Ach so, der mein Vater. Ach so, so für, weil der Vater saß. Ja. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Bruder? Oh. Nicht so besonders, wie es eigentlich unter Brüdern sein soll. Das heißt, er würde dir sowieso nicht die Wahrheit wirklich sagen? Nee, ich glaube ich nicht. Nein, würde er nicht sagen. Mhm. Er würde sich das nicht eingestehen. Denke ich mal. Wie alt ist dein Bruder? Er ist 2 Jahre älter wie ich. Du sagst, sexueller Missbrauch an diesen beiden Kindern. Was konkret hat er mit den Kindern gemacht? Das soll wohl gefummelt haben, es soll wohl auch bei dem Mädel eingedrungen sein. Und das ist das, was ich so ein bisschen erfahren konnte. Und dich, was macht dich jetzt, du hast gerade ein Beispiel schon genannt, was macht dich sonst noch stutzig, was dich etwas zweifeln oder vielleicht sogar sehr zweifeln lässt an deinem Bruder? Der hat vor einige Jahre vorher hat er schon mal so eine Geschichte gehabt, wo er zur Bewährung verurteilt worden ist. Die habe er auch überstanden und jetzt ist da wieder sowas vorgefallen. Und ich habe da auch durch Zufall nur erfahren, dass da so eine Verhandlung war. Und da ging es auch um sexuellen Missbrauch? Da ging es auch um sexuellen Missbrauch, ja. Das ist das Schlimme. Weswegen war dein Vater eigentlich damals im Knast? War auch wegen sowas. Auch wegen sowas? No. Dein Vater war auch wegen sexuellen Missbrauch im Knast. Ja, wie lange hat dein Vater gesessen? Wie lange kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich war da Kind. Ich weiß nur, was ich in Bildern habe. Das ist manchmal so, als wäre es gestern gewesen. Bin ich mit meiner Mutter da hingefahren und meine Mutter hatte so ein Paket in der Hand. Und so. Aber irgendwann ist der Vater... Drin, oder, das war so ein komisches Papier, was zu DDR-Zeiten gab. So grau, gelb, so ganz komisch. Ich musste immer als Kind im Vorraum warten, ich durfte gar nicht mit rein. Kannst du dich erinnern, als der Vater dann wieder entlassen wurde? Nicht so richtig. Also, mein Vater ist ja sowieso auch so ein Eigenexemplar für sich. Ist er denn wieder in die Familie zurückgekommen? Er ist zurückgekommen und er hat immer getan, wenn irgendwas war, er hat es immer getan, als wenn nichts gewesen wäre. Hat der Vater sich an euch vergangen? Nee, an uns nicht. Nee. Hat Gott sei Dank. Ja. Dein Bruder, waren das an die Opfer Mädchen oder Jungen? Also wie ich weiß, waren es Mädchen. Aber ich würde ihm zutrauen, dass ich auch an Jungs vergehen würde. Warum? Na, ich habe mal durch Zufall, sag ich mal, so einen, ich sag mal, Kalender, so einen Taschenkalender gefunden. Und da standen auch Adressen von Jungen drin. Und ich weiß nicht, was der mit solchen Adressen will. Ja, also. Woher wusstest du, dass das Jungen waren? Da stand doch kein Alter hinter, oder doch? Das stand aber im Jung, es war ja ein Jungname, ne, sag ich mal. Es standen die Adressen da und die Namen. Und dann hat man erkannt, dass es Jungen waren. Und es waren auch relativ, ich sag mal, vom Namen her, was Junges. Also. Ja gut, man kann es im Namen in etwa zuordnen. Du hast den aber nie dann nach weiter gefragt. Also würdest du ja nie die Antwort bekommen, die ehrliche Antwort. Bitte? Man wird ja nie die ehrliche Antwort bekommen, verstehe. Das ist das Problem. Mich macht das so, mich erstaunt das so, dass dein Vater wegen so einer Sache im Krankenhaus, sage ich schon, im Knast war. Damit kämpfe ich ja heute noch. Und jetzt dein Bruder auch wieder. Das Schlimme an der Geschichte mit meinem Vater ist, ich habe das erfahren nicht von ihm selber oder von meiner Mutter, sondern das habe ich von ehemaligen Arbeitskollegen erfahren. Da war ich vielleicht 13, 14. Mhm. Er hat mir das erzählt. Weiß man denn, an wem dein Vater sich vergangen hat? Ja, das soll wohl, der hat einen Bruder gehabt, der hat eine Freundin gehabt und die hat eine Schwester gehabt, die so jung war irgendwie. Mhm. Also, so rein theoretisch, ich meine, ja. ihr redet, habt ja gar nicht miteinander geredet. Könnte es ja durchaus doch sein, dass auch dein Bruder vielleicht selbst Missbrauchsopfer ist? Nein, mein Bruder, nee, garantiert nicht. Garantiert nicht? Garantiert nicht, nee. Naja. Bei uns, Gott sei Dank, gab es das nicht. Also. So, jetzt ist er zu 6 Jahren verurteilt worden, das ist ja schon eine lange Zeit. No, sehr lange Zeit. Das heißt, da muss man das schon durchaus ernst genommen haben. Vor allen Dingen, weißt du, was das Schlimme ist? Da musste er da drinnen irgendwie so eine Therapie machen. Mhm. Und ihm bleibt das auch nicht übrig, er muss es machen. Mhm. Und er muss ja dann auch eine Gruppentherapie machen, zum Beispiel, wo er eigentlich vor allem sagen muss, dass er das, was er getan hat und dass er das getan hat. Mhm. Nur ich könnte zum Beispiel, wenn ich unschuldig bin, ich könnte nie sagen, ich habe das und das getan, mhm. wenn ich unschuldig bin. Ja, ich höre aber aus dem heraus, was du mir erzählst, dass du es eigentlich doch mehr für möglich hältst, dass er schuldig ist. Ich bin eigentlich da so 80% überzeugt. Mhm. Mhm. Und wie ich ihm da gegenübertreten soll, weiß ich nicht. Ich habe nur eins mir geschworen, wenn ich rausbekomme, und ich bekomme eigentlich alles raus, dass da viel Wahrheit dran ist oder dass da die Wahrheit hintersteckt, dann will ich auch keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Mhm. Das ist das Erste. Wie willst du das denn jetzt noch weiter rausbekommen, als das Gericht es schon rausbekommen hat? Ich werde alles dran setzen, um das rauszufinden. Ja, was denn? Ich weiß es nicht. Also ich werde gucken, dass ich mir irgendwelche Akten durchlesen kann, mhm. oder so, wenn mir die Möglichkeit besteht. Die Beweislage muss ja schon sehr klar gewesen sein. Ja, wie gesagt, schade ist, dass ich da an keiner Rechtsverhandlung teilgenommen habe, mhm. weil mir ja nichts gesagt worden ist. Mhm. Also ich kann dir da, weiß Gott, keinen Rat geben, wie du dich da verhalten sollst. Ich kann dir nur sagen, was ich in deiner Situation machen würde. Ich wäre eindeutig auf Distanz. Mhm. Wenn ich so schon fast 80% davon überzeugt wäre, dass er schuldig ist und das Verhältnis ohnehin kein gutes Verhältnis ist und du das Gefühl hast, er sagt dir so nicht die Wahrheit, egal was du fragst, was willst du denn mit dem noch? Mhm. Eine Chance hätte er verdient, wenn er die Wahrheit sagt, wenn er bereut und wenn er sich dir offenbart. Worauf vorausgesetzt, er ist schuldig. Dann, finde ich, könntest du vielleicht nochmal einen Versuch machen, um auf ihn zuzugehen. Aber so, was willst du mit dem reden, wenn du da hinfährst? Was willst du dem schreiben? Na eben. Du hast ihn auch ganz klar gefragt, hier, sag mir wenigstens die Wahrheit, warst du es? Hast du das so gefragt? Das habe ich so gefragt, ja. Und was war seine Antwort darauf? Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Das hat er bis zum Schluss vor Gericht gesagt. Das hat er bis vor Gericht so gesagt. Aber wie gesagt, warum hat er zum Beispiel dann dieses Gutachten, was der Anwalt einholen wollte, abgelehnt? Mhm. Dieses Gutachten wollte sein Anwalt einholen. Ne? Ein Gutachten über von den Opfern. Ja, über die ihn beschuldigt haben. Genau. Ja? Also, mhm. ne, das hätte unter Umständen ihn ja entlastet, wenn das nicht gewesen wäre. Eben. Ja. Mhm. Ja. Und wie gesagt, wenn ich unschuldig bin, dann tue ich ja nichts. Mhm. Da tue ich alles, meine Unschuld zu beweisen. Ne? Ist immer ein ganz schwieriges Thema, aber in dem Fall, wie ich es dir gerade gesagt habe, Uwe, ich würde mich zurückziehen. Ich könnte es gar nicht. Man kann ja da gar nicht unbefangen an so einen Menschen rangehen. Mhm. Du weißt, was eigentlich das Schlimme noch ist, er hat ja selber eine Lebensgefährtin und 2 Kinder, ne? Mhm. Du weißt, wie die zu leiden haben, wo die wohnen in der Ecke? Ja, das glaube ich. Mhm. Was glaubt denn seine Lebensgefährtin? Sie hält zu ihm. Ja. Sie glaubt da nicht dran. Sie sagt so eine Art Verschwörungstheorie. Wie alt sind denn seine Kinder? Seine Kinder sind, doch, der Große ist in die 9. Klasse gekommen, also lass dir mal 15 sein. Mhm. 14, 15, 15 ist er geworden. Ja. Und der Kleine, der ist 10, 11. Ja. Auch da kommt natürlich dann gleich der Gedanke bei mir, hat er die Finger immer von seinen Kindern gelassen? Diesen Gedanken habe ich auch am Anfang immer gereicht gehabt, wo ich das gehört habe. Mhm. Ich kann ja aber mal eben, ich kann ja nichts beweisen oder so. Also Uwe, wie gesagt, ich habe dir meine persönliche Meinung gesagt. Mehr kann ich kann dir da nicht raten. Das ist eine Entscheidung, die du ganz, ganz allein für dich fällen musst. Ich könnte es. Ja, aber das ist auch eigentlich meine Entscheidung. Ja. Traurige Sache. Sehr traurig, ja. Dir persönlich wünsche ich alles Gute, lieber Uwe. Mach's gut. Ich danke dir, Domian. Ich wünsche dir noch viel Erfolg in der Sendung. Dankeschön. Und immer, wenn ich kann. Dankeschön. Sehr nett. Ja, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit Saskia, die ist 54. Guten Morgen, Saskia. Hallo, Domian. Hallo, Saskia. Ich muss dich erstmal ganz herzlich für deine Sendung grüßen, gratulieren. Ich sehe deine Sendung unheimlich gerne. Dankeschön. Und ich bin auch froh, dass ich mal durchgekommen bin. Das freut mich auch. Ja, ich habe nicht so ein gutes Thema. Ich habe ein Thema, und zwar, ich hatte schon vor deiner Sommerpause angerufen, da ging es um meine Schwester. Ich möchte gerne mit meiner Schwester sprechen. Mhm. Und zwar, meine Schwester, die ist an einem bösartigen Gehirntumor operiert worden, 2010. Mhm. Und wir haben jetzt im Juli die Nachricht bekommen, also dass sie das nicht schaffen tut, sie wird sterben. Mhm. Und wie alt ist deine Schwester? Meine Schwester ist 58. Ja. Es ist aber das Schlimmste für mich noch, mein Mann ist jetzt im Juli, hat er die Diagnose bekommen, den gleichen Krebsart, und der ist am 1. August daran operiert worden, und ich weiß nicht, ob ich das alles schaffen soll. Also auch ein Gehirntumor? Ja. Auch von der gleichen Intensität? Gleichen, ja, einen Glioblastoma. Jetzt hast du zwei schwerkranke, nahestehende Menschen um dich herum. Ja, das habe ich, und ich leide schon so lange an Angstzuständen, schon seit 1981, und das ist natürlich ein Schock für mich. Ja. Wie geht's denn ganz aktuell deinem Mann? Mein Mann, er ist klar dabei, er spricht, er kann gehen, er hat nur jetzt wieder Wasser im Kopf, also das wurde bei ihm festgestellt durch die Flüssigkeit im Gehirn. Mhm. Er war vorher noch nicht festgestellt worden, und wie die Flüssigkeit ein bisschen weg war, da wurde dann der Krebstumor festgestellt, der Gehirntumor. Ihm geht es eigentlich ganz gut, er hat jetzt nur noch ein bisschen Flüssigkeit im Kopf. Ne? Ist er noch im Krankenhaus? Er ist in der Uniklinik, ja. Mhm. Aber er hat natürlich sehr, sehr große Angst. Welche Prognose hat man gesagt? Also bei meinem Mann ist das auch ein bösartiger. Also ich meine, so eine Prognose in der Beziehung, was kann man machen? Ja, er bekommt jetzt erstmal Strahlentherapie und die Chemotherapie. Aber das können die erst bei ihm anfangen, wenn das Wasser weg ist. Gibt es eine hauchdünne Chance der Heilung? Ich hoffe, der Heilung? Ich bete jeden Tag. Das glaube ich. Hat man das denn so ausgedrückt auch? Ja. Immerhin, da besteht eine Hoffnung. Es besteht eine Hoffnung, ja. So, er muss natürlich mitarbeiten, ne? Mhm. Aber es ist schwer, ich kann mich denn da nicht mehr um meine Schwester so kümmern. Wie geht's der Schwester aktuell? Die Schwester, die wird sterben. Die weiß es auch. Ist die zu Hause? Die ist zu Hause, ja. Sie möchte nicht im Hospiz, sie möchte zu Hause bleiben. Hat sie einen Mann, die Schwester? Der ist 2009 verstorben, der Mann von ihr. Bist du denn die einzige Schwester? Nein, die hat mehrere, aber die sind sich nicht grün, die Schwester. Das heißt, du bist auch für sie verantwortlich jetzt? Ja, sie will nur mich sehen, die anderen nicht. Hat sie Kinder, die Schwester? Ja, die kommen aber mit der Situation nicht klar. Was heißt das? Die besuchen sie auch gar nicht? Doch, die besuchen ihr wohl, aber die möchte also nur mich sehen. Das heißt, du hast eine enorme Belastung. Das ist eine große Belastung. Die seelische Belastung, du hast... Bist du auch noch berufstätig? Ja, ich gehe morgens noch arbeiten. Morgens? Ja. Was machst du? Also um 5 Uhr muss ich aufstehen. Um 5 Uhr? Ja. Und was machst du? Ich bin als Raumpflegerin tätig. Ah, du putzt? Ja. Ehrenwerter Beruf? Ja, das ist, ja, wird aber manchmal nicht als ehrenwerter Beruf angesehen. Sehe ich aber schon so. Um 5 Uhr aufstehen? Ja. Und wie lange putzt du dann? Bis wie viel Uhr? 3,5 Stunden. Und wie geht dein Tagesablauf dann so weiter? Ja, also vorher bin ich jetzt zuerst zu meiner Schwester gegangen. Ach, vorher? Ja. Und jetzt war ich natürlich in die Uniklinik zu meinem Mann. Ja. dem muss ich auch ein bisschen beistehen, weil er lässt sich ziemlich hängen. Mhm. Und machst du beruflich noch irgendwas? Nein, ich mache nichts mehr. Ja, das heißt, du gehst vor 5 Uhr noch zu deiner Schwester? Nee, zu meiner Schwester bin ich jetzt die letzten paar Tage nicht gegangen, weil ich das nicht mehr aushalten kann. Ich ziehe das nicht durch, denn die Angstzustände und dann mit dem Tod. Mhm. Was für ein Bild bietet sich da, wenn du in das Zimmer oder in die Wohnung von deiner Schwester kommst? Sie liegt im Bett immer? Sie kann sich bewegen. Sie kann gehen und das, aber sie tut mich dann unheimlich leid. Mhm. Kann sie denn noch ein bisschen was essen? Ja, das kann sie. Sie kann sich nur selber noch alles machen. Aber du musst ihr das einkaufen? Ja, ab und zu gehen wir dann schon mal. Ich helfe ihr dann viel, wo ich kann. Und du musst dann wahrscheinlich auch ihre Wohnung sauber machen? Nein, das macht die Tochter. Ach, das macht die Tochter wenigstens. Das macht die Tochter, ja. Aber ich komme damit nicht klar mit dem Tod. Mhm. Sprichst du denn mit deiner Schwester über den Tod? Nein, sie möchte nicht darüber sprechen. Sie weiß, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Und das ist auch das Gute dran an diesem Krebs, an dieser Krebsart, an diesem Tumor. Man kann so einschlafen. Ne? Ach so. Was glaubst du denn, wie lange sie noch zu leben hat? Das liegt alles in der Hand Gottes. Ist schon klar. Aber man kann ja so... Ja, vielleicht. Noch ein halbes Jahr oder nur noch... Ja, ich denke mal, vielleicht nicht mehr ein halbes Jahr. Mhm. Das liegt in der Hand Gottes, sagst du. Bist du das liegt alles in der Hand Gottes. Bist du eine gläubige Frau? Bin ich normalerweise nicht, aber seitdem das mit meiner Schwester war, bin ich sehr gläubig geworden. Ja. Da denke ich auch viel daran. Ja, denn wenn man gläubig ist, kann man ja sich auch Kraft und Hilfe aus dem Glauben holen und ziehen. Ich versuche es. Das hat vielen Menschen schon geholfen. Es hilft auch sehr vielen Menschen, mit einem schweren Schicksal umzugehen, wenn sie glauben. Ja, ich versuche es, aber es ist auch manchmal schwer. Mit wem, wo kannst du denn dein Herz mal ausschütten? Bei keinem. Bei keinem? Bei keinem. Hast du Kinder? Ja, 2, meine Tochter und einen Sohn. Und mit denen kannst du auch nicht mal so offen sprechen? Meine Tochter, die reißt sich ein Bein auf ihren Vater und da möchte ich sie nicht mit belassen. Schieße, sie hat genug zu tun jetzt, damit sie ist auch jeden Tag im Krankenhaus bei ihrem Vater. Weißt du, vielleicht denkt deine Tochter genauso wie du. Die Mama reißt sich ein Bein aus für alles und ich möchte sie mit meiner Traurigkeit nicht belasten. Und so sitzt ihr beiden nebeneinander und sagt nichts. Weil ihr euch gegenseitig schonen wollt. Und vielleicht wäre es eine große Erleichterung, wenn ihr beiden euch mal aussprechen würdet. Mach es mal. Ich finde das in solch einer ernsten Lebenssituation absolut okay, wenn man da offen miteinander mit allen spricht. Denkst du, deine Tochter steckt das so leicht weg? Und nein. Vielleicht tut es ihr auch mal gut, mal zu sprechen, so wie du es dir, wie es dir auch gut täte und tut. Das ist ja eine ganz, ganz schwere Lebensphase für euch alle. Ja, das ist es auch. Und natürlich für dich besonders, weil du deine Schwester, ich gehe davon aus, dass das ein gutes Verhältnis ist, immer war mit deiner Schwester? Nein, war eigentlich kein gutes Verhältnis. Ach, war nicht? Nein, schon mit der Kindheit, das hat mit der Kindheit hat das zu tun. Das war immer schon Hass und Neid zwischen die aber Kinder. Aber dennoch will sie gerade nur dich jetzt so nah an sich haben. Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ich möchte die anderen Geschwister gar nicht sehen. Und das ist auch, was mich ziemlich verletzend tut. Weil gerade in dieser Sekunde, in den letzten Tagen, die sie noch hat, da habe ich mal, müsste man zusammenhalten. Mhm. Ne? Mhm. Denn die wird auch Angst haben und darüber nachdenken, aber sie will keinen sehen. Bist du auch ein bisschen zornig auf sie? Ganz ehrlich? Manchmal ja. Ja, verstehe ich auch. Manchmal ja. Weil die Kindheit kann man nicht zurückholen, das ist vorbei. Ja, gut, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, was da früher war. Aber auch jetzt, dass das jetzt so ist, wie es ist. Ja, ja. Mhm. Denn sie saugt ja ganz viel Energie aus dir heraus im Moment. Ja, das stimmt, ja. Mhm. Die Energie, die du natürlich auch brauchst für deinen Partner, für deinen Mann. Ja, für meinen Mann. Mhm. Der hatte vorher immer zum Klinikum gefahren, zum MRT, CT-Untersuchung und alles, mein Mann, und hat selber so einen im Kopf gehabt, so einen Tumor, da Das wollte ich nicht verstehen. Das ist hatte vorher nichts gehabt. Ja, das ist unglaublich. Dass es so parallele Entwicklungen gibt. Das ja, ist wirklich er hatte wirklich nichts gehabt. Mhm. Er hatte vorher keine Kopfschmerzen, er war noch gut drauf. Mein Mann ist ein Mensch, der kommt mit jedem gut klar. Der war noch beim Doktor gewesen und war im Juli verwirrt und hat immer viel vergessen und hat selber so ein bösartiges Ding im Kopf. Sag mal, wie soll es weitergehen, wenn deine Schwester sich nicht mehr selbst helfen kann, wenn sie wirklich zum Pflegefall wird? Was dann? Ja, da denke ich auch schon drüber nach. Sie will nicht in ein Hospiz? Nein, sie möchte nicht ins Hospiz, sie möchte zu Hause. Ich wollte sie auch zuerst auf mit zu mich genommen haben, aber das geht nicht. Das ist. Aber das heißt doch im Klartext, sie fordert von dir, dass du sie dann pflegst, oder? Heißt das doch eigentlich, wenn sie nicht ins Hospiz will und sie will niemand anderen um sich herum haben, heißt das doch eigentlich, du musst es machen. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Was meinst du, was so richtig ist? Dass sie das so denken tut. Ich finde es nicht richtig, muss ich dir sagen, bei allem Respekt vor einer schwerkranken Person. Aber ich finde, dass man auch als Schwerstkranker und als Sterbender nicht egoistisch sein darf. Und du hast jetzt selbst so viel zu tragen und zu erledigen. Es gibt so gute Hospizeinrichtungen. Ich finde, dann müsste sie diesen Weg gehen, um dich auch zu entlasten. Ja, das stimmt schon. Und ich finde, das ist auch legitim und zu rechtfertigen, wenn du ihr das vorschlagen würdest. Nee, das blockt sie ab. Hab ich ihr ja schon. Ja. Ich habe mich ja schon erkundigt in den Hospiz, aber sie blockt ab. Die will nicht, die will zu Hause. Vielleicht geht ja auch alles so gut, dass sie schnell sterben kann und es zu Hause geht. Ich hoffe. Aber du musst natürlich für dich jetzt aufpassen, dass du nicht zermürbt wirst in diesen beiden Schicksalen, zwischen diesen beiden Schicksalen. Saskia, ich möchte, dass wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen. Wir überlegen mal, wo du vielleicht für dich auch noch ein bisschen so seelischen Beistand holen kannst. Und sprich, das möchte ich aber nochmal sagen, sprich dich mal mit deiner Tochter aus. Das werde ich tun. Unbedingt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Ja. So, Saskia, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Und du wirst von der Sabine, das ist meine Psychologin, heute Nacht gleich angerufen. Ja, danke schön. Viel Kraft und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, ja. Tschüss. So, und nun bin ich verbunden mit Lena und Lena ist 70. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Lena. Guten Morgen. Hallo Lena. Du musst aber bitte den Ton von deinem Fernseher runterdrehen. Aha, ja, mag ich. Jawohl. Lena, um was geht's? Gut. Ich freue mich, wenn die sehen und hören. Ja, ich freue mich auch, dass du bei uns bist. Ich sage mal ganz einfach du, aber du kannst zu mir auch du sagen. Okay? Genau, das Gleiche. Ich mag mal so. Ja, genau. Wann kann man uns sehen? Wann wir uns sehen können? Ja. Wie meinst du das? Ja, irgendwann, wenn du Zeit hast, kannst du vorbeikommen. Ach so. Neue Gaststätte, der hat sie mal gehört, wo ich sie. Wissen Sie auch, wo ich? Von der alten Gaststätte bin ich weg. Kennen wir beide uns? Ja, sicher. Natürlich. Lena. Bei Lena Media ja, das muss ich mal den Zuschauern gerade eben erklären. Wir haben ganz lange in der Nähe von Lenas Kneipe gesendet. Genau. Und da sind wir nach der Sendung, wir Wahnsinnigen, sind immer noch zu Lena in die Kneipe gegangen, haben einen getrunken. Aber die Kneipe ist jetzt weg. Ja, bin ich von da weg. Ja. Und da habe ich die Kneipe Hansaring Ecke Erststraße. Nicht zu weit. Na, also, da müssen wir ja mal wieder hinkommen. Ja, genau. Und du hast auch nachts so spät auf noch? Immer so gleiche wie vorher. Du bist ja, ich habe dich ja damals schon bewundert, was für eine zähe und arbeitsame Frau du bist. Und ich lese jetzt, du bist 70 Jahre und machst so einen harten Job noch. Die ganze Nacht stehst du hinter der Theke. Genau. Wie viele Stunden frei hast du dann? Oh, ja, frei. Ich habe sogar von 4 Uhr bis 9 Uhr habe ich frei. Ach, um 4 Uhr wird die Kneipe zugemacht? Ja. Und dann bis 9 Uhr frei und dann geht's schon wieder los? Ja, wieder weiter. Na, aber dann habe ich aber Respekt und alle Achtung. Liebe Lena, das freut mich sehr. Wir haben uns viele, viele Jahre nicht gesehen. Das ist richtig. Und ich verspreche, wir kommen mal rein. Mach mal schon. Sehr gerne. Ich habe versucht zu erreichen, hatte immer mal Telefon besetzt. Aber jetzt hat's geklappt. Jetzt sagt er, kommt die Sommerferie, sagt, jetzt ruf ich mal an. Sehr gut. Liebe Lena, die Sendung ist gleich vorbei. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Wir sehen uns. Danke, danke. Tschüss. Danke. Ciao. Na, das ist ja eine Überraschung. In der Technik heute Nacht Katrin Miebold. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye.